o Seele, sei zufrieden, wenn es vor deinen Augen scheint, als ob dein liebster Freund sich ganz von dir geschieden. Wenn er dich kurze Zeit verlässt, Herz, glaube fest, es wird ein kleines sein, da er für bittre Zähren den Trost und Freuden Wein und Honig sein für Wehmut will gewähren. Ach, denke nicht, dass er von Herzen dich betrübe. Er prüfet nur durch Leiden deine Liebe. Er machet, dass dein Herz bei trüben Stunden weine, damit sein Gnadenlicht dir desto was dich ergötzt, zuletzt zu deinem Trost dir vorbehalten. Drum